Dieses Leben hat mich so gemacht, was guckst du so, du Spast? Hier ist die Kohle knapp, Knast, Bullen, Drogen, Hass. Das ist die Rückkehr, ähnlich wie der vierte Rocky-Teil. Gangster-Rap auf Deutsch, Sony hat das Copyright. Und die Kids suchen die Kacke jetzt bei Spotify. Wie ich Rapper-Hunde ficke, es ist Doggy-Style. Weil ich von deinen Eltern immer missverstanden werde, komm ich in dein Dorf und hinterlass verbrannte Erde. Es ist Sony Black, live aus dem Privatjet. Hier, Warenübergabe auf dem Parkdeck. Es ist Tekken 3, Mortal Kombat. Du Opfer, komm nach Schöneberg und zeig mir deinen Songtext. Geh zur Seite, Spaß, der Gangster ist am Mikrofon. Alle deine Freunde landen auf der Intensivstation. Das ist EGJ, hier passt nicht jeder rein. Wenn wir kommen, gibt's eine Massenschlägerei. Yeah. Das ist der Weg eines Kriegers, denn ich bin nicht wie du. Denkst sofort, sei ich, du überlebst den Finishing Move. Deine Worte sind nur Schall und Rauch. Junge, wenn ich will, seid ihr alle Staub. Yeah, das ist der Weg eines Kriegers, denn ich bin nicht wie du. Denkst sofort, sei ich, du überlebst den Finishing Move. Deine Worte sind nur Schall und Rauch. Junge, wenn ich will, seid ihr alle Staub. Yeah, wenn ich will, seid ihr alle Staub. Ihr seid alle out. Und das Letzte, was du siehst, ist die geballte Faust. Ich war als kleiner Junge schwer zu erziehen. Kugelsicherer Jugendlicher aus dem Herzen Berlins. Schick den Treffpunkt per SMS. Neukölln-Wespennest, wo man Keks für dich den Bordstein fressen lässt. Yeah, Junge, du verschwindest hier im Handumdrehen. Scheiß auf deine westliche Welt wie Saddam Hussein. Du bist ein Homoboy, der Damenwäsche liebt. Ich bin konservativ, bin Laden, rest in peace. Ich bin underground und hänge nicht auf Malle ab. Du denkst, du bist sicher, doch die Falle schnappt zu. Es ist Blutgeld, Blood Money, Drug Money. Maskulin, CEO, Bugs Bunny. Ich bin auf der Jagd wie Buffalo Bill. Der Gladiator wie in diesem Russell Crowe Film. Das ist der Weg eines Kriegers, denn ich bin nicht wie du. Denkst sofort, sei ich, du überlebst den Finishing Move. Deine Worte sind nur Schall und Rauch. Junge, wenn ich will, seid ihr alle Staub. Yeah, das ist der Weg eines Kriegers, denn ich bin nicht wie du. Denkst sofort, sei ich, du überlebst den Finishing Move. Deine Worte sind nur Schall und Rauch. Junge, wenn ich will, seid ihr alle Staub. Yeah.